Wiederbelebung der Religion als Philosophie, absolute Wissenschaft. Nicht nur aus einer Richtung kommen Impulse, die die Religionsfrage immer mehr in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses rücken. Besonders nachhaltig wirkt hier das, was man die Islamisierung Europas nennt. Alle diese Anstöße verdanken sich mehr oder weniger dem Kampf gegen das jüdische Weltbild, gegen ideologischen und ökonomischen Materialismus. Die Frage ist, was kommt danach? Die Kakophonie der Rezeptoren für eine Weltverbesserung ist Fluch und Segen zugleich. Diese durchkreuzen sich wechselseitig, ewiger Streit begleitet sie. Handlungsermöglichender Konsens ist Lichtjahre entfernt. Dieses geistliche Chaos ist der Hintergrundmacht willkommen. Sie hegt die Illusion, dass die Völker, von den endlosen Meinungskämpfen erschöpft, sich letztendlich ihrer Oberhoheit der neuen Weltordnung freiwillig fügen werden. Aber sie unterschätzt die Gefahren. Vom Verstand geblendet wähnt sie sich sicher, weil es in ihrer Welt keinen Gott, damit auch keine Wahrheit mehr gibt. Sie weiß, dass die Menschen allein für Brot ihr Leben nicht nachhaltig in die Schanze schlagen. Hungermeutereien, die sich häufen werden, weiß sie geschickt für ihre Zwecke zu nutzen. Sie verfügt über das Verteilungsmonopol bezüglich der relativ immer knapper werdenden Lebensgüter. Wem der Hunger die Waffe in die Hand drückt, wird sie beiseite legen, um nach den Krümeln zu schnappen, die man ihm dann hinwirft. Diese sind wie Löschwasser, das man ins Feuer gießt, um einen gefährlichen Brand zu ersticken. Es ist merkwürdig, diese Verzagtheit der Massen, hier ist der Ausdruck angebracht, in der Offenbarung des Johannes abgebildet zu finden. Zitat: Sie beteten den Drachen, den Verstand, an, weil er dem Tier, dem Kapitalismus, die Gewalt verliehen hatte, und auch das Tier beteten sie an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Wer ein Ohr hat, der höre. Wer in Gefangenschaft soll, der gehe in die Gefangenschaft. Wer durch das Schwert sterben soll, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigt sich die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Zitat Ende. Aus Offenbarung 13, Vers 4 und fortfolgend. Hier ist als Ahnung ausgedrückt, dass es die Judenheit schließlich mit einer Menschheit zu tun haben wird, mit der sie nicht rechnet, weil diese jenseits des jüdischen Begriffsvermögens des Verstandes liegt. Es ist die Menschheit, die im Vernunftdenken Gott die Wahrheit wiederentdeckt und dadurch die Kraft in sich findet, für die Wahrheit zu kämpfen und, wenn es sein muss, auch dafür zu sterben. Das positive Moment der Ratlosigkeit besteht in der darin liegenden Ablösung vom vorgefundenen Weltbild. Immer mehr Menschen finden darin keinen Halt mehr und gehen auf die Suche nach einem Fundament, das trägt. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass dieses Fundament die Verheißung eines materiell reicheren Lebens sein müsse. Dieser Irrtum ist Ausdruck des hohlförmigen Menschen. Dieser aber wird sich in der Apokalypse selbst zum Problem. Er wird zum ultimativen Objekt des Selbsthasses. Wenn nicht der Trieb zur Nachfolge Christi die Lösung ist, dann jedenfalls die Scham als die Macht, die den Menschen in seinem Innersten erfasst und die Umkehr nicht durch Zwang, sondern in Freiheit bewirkt. Die Ratlosigkeit aber weicht erst, wenn eingesehen ist, dass die Herrschaft des Judentums und seine weitgehende Unsichtbarkeit ein notwendiges Entwicklungsstadium des Begriffes, also Gottes selbst, ist, das nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Aussicht auf Freiheit entfiele. Und erst wenn diese Gewissheit erlangt ist, ist die Versöhnung des endlichen Geistes mit Gott vollbracht. Es erschließt sich die wahre Bedeutung der biblischen Geschichte von Isaak und seinen beiden Söhnen Esau und Jakob. Es wird bewusst, dass darin die Geschichte Gottes in mythischer Verhüllung abgebildet ist. Der von Rebekka und Jakob gemeinsam verübte Betrug war notwendige Bedingung des Heils. Siehe 1. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 5 fortfolgend. Eine konkretere Fortschreibung dieses Mythos ist mit der Offenbarung des Johannes, Apokalypse, in das Bewusstsein getreten. Sie stellt den Gottestod, die Aufklärung, als Herrschaft des Tieres, also des Verstandes, dar und als Ausführung des einen Planes Gottes, als notwendige Vorbereitung des Machtantritts der Vernunft in der Welt, des Logos, Wort Gottes. Fußnote: Offenbarung 17, 17. Denn Gott gab es ihnen ins Herz, nach seinem Plan zu handeln und in Ausführung dieses einen Planes ihre Herrschaft dem Tier zu geben, bis Gottes Worte ihre Erfüllung finden. Ende der Fußnote. Die Unterdrückung der Frage nach dem Wesen des Judentums. Man sagt und hört immer nur Jude bzw. Judentum. Die Frage, was den Juden als Juden ausmache, was das Wesen des Judentums sei, wird nie gestellt. Was macht es, dass ein vor Jahrtausenden in alle Himmelsrichtungen auseinandergestäubtes Volk sich bis in die Gegenwart als Bewusstseinseinheit erhält und wähnt, das auserwählte Volk Gottes zu sein? Zugleich ist diese Einheit die einzige, die ihr Sein dadurch hat, dass menschliche Individuen sich ihr bewusst zurechnen und sich dadurch in der gesellschaftlichen Umgebung isolieren, in der sie ihr Leben als Juden führen. Das ist übrigens der Sinn der Beschneidung. Es ist ein geflügeltes Wort, dass, wenn man in Prag einen Juden schlägt, Hunderttausende Juden in Paris, London, Rom und New York aufschreien. Man könnte meinen, dass ein solches Gebilde der Gegenstand größter wissenschaftlicher Neugier und die Welt voller Antworten auf die hier gestellten Fragen sein müsste. Doch das Gegenteil ist der Fall. Der Wissenschaftsbetrieb hält sich weltweit von der Erörterung dieser Fragen zurück. Es gab bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts nur ganz wenige wissenschaftliche Werke zur Geschichte des Judentums. Und auch in diesen werden die hier aufgeworfenen Fragen nicht beantwortet. Heutzutage wird die Lücke, wie so vieles, als Folge der Judenverfolgung erklärt, wieder besseres Wissen. Die Judenheit war ungeachtet aller Abwehrreaktionen der Völker, aber vielleicht gerade deshalb, in deren Mitte stets ein überdurchschnittlich reges intellektuelles Momentum. Das trifft in besonderem Maße auf Deutschland zu. Erst in diesen Tagen hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung wieder einmal eine solche Nebelkerze geworfen. Dort ist zu lesen, Zitat: Von den Absurditäten akademischer Theoriegymnastik blieb die Jiddistik bislang verschont, denn die Tragik der jüdischen Geschichte hat die gründliche Erforschung der jiddischen Literatur und das Abgrasen ihres sozialen Umfeldes erst in den 80er Jahren möglich werden lassen. Nach jahrhundertelanger Verachtung der jiddischen Sprache entstand ab 1870 in Polen und in der Ukraine aus einer sozialkritischen, säkulären Grundlage eine vielschichtige jiddische Literatur, die sich insbesondere durch Zeitungen rapide in der ostjüdischen Millionenleserschaft verbreitete. Die Mehrheit dieser Leser wurde im Zweiten Weltkrieg ermordet. Davon hätte sich die jiddische Kultur vielleicht erholen können. Doch schon 1918 begann in der Sowjetunion die systematische Zerstörung der kulturellen Infrastruktur der ukrainischen Juden. Sie war brutal und gründlich und reichte bis zur Enthebraisierung der jiddischen Orthographie. Das Resultat war ein geistig ausgehöhltes, rein ethnisch definiertes Sowjetjudentum. Zitat Ende. Das ist ein höchst interessanter Hinweis. Zunächst fällt auf, dass jahrhundertelange Verachtung einer Volkssprache nicht die Frage nach sich zieht, ob die Verachtung sich nicht auf die Sprache, sondern auf das Volk bezog, das sie spricht. Hier wird der den Juden geläufige Taschenspielertrick des Quid pro quo angewendet. Fußnote: Quid pro quo, zu Deutsch dies für das, ist ein Rechtsgrundsatz und ökonomisches Prinzip, nach dem eine Person, die etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung erhalten soll. Ende der Fußnote. Die Autorin verschweigt, dass es fast ausschließlich Juden waren, die in den frühen Jahren der Sowjetunion das Talmud-Judentum nicht nur verfolgten, sondern physisch ausrotteten. Siehe Alexander Solschenizin, 200 Jahre zusammen, Band 2. Und das geschah ganz gewiss nicht wegen der Sprache der Talmudisten. Diese Aktion gegen das Talmud-Judentum lief parallel zu einer noch unter Lenin angestoßenen Kampagne zur Ausmerzung des Antisemitismus in der Sowjetunion. Zum Beispiel stand auf den Besitz der Protokolle der Weisen von Zion die Todesstrafe. Die Tatsache, dass das säkularisierte Judentum selbst hinter den Bemühungen steht, die Judenheit rein ethnisch, also rassisch-biologisch, zu definieren, will verstanden sein. Im Abendland ermächtigte sich, beginnend mit dem 14. Jahrhundert, der Verstand, über Gott und die Welt unabhängig von Rom nachzudenken. Das war die große Chance für das Volk des Verstandes, das Judentum, die katholische Kirche zu unterwandern und ihre Dogmen unglaubwürdig zu machen. Um aber die Chance, sich zu kultureller Hegemonie über das Abendland zu erheben, nutzen zu können, musste das Judentum an sich eine Mimikrie-Operation durchführen. Es musste die talmudischen Eierschalen loswerden und Moses in den Hintergrund drängen. Kurz, ein modernes Judentum, das anfassbare Dasein des Verstandes, war gefragt. Dieses hatte sich in Spanien und Portugal ausgebrütet und wurde durch die Vertreibung der Juden aus Spanien um 1492 in West- und Mitteleuropa sowie in die Türkei eingestreut. Die Juden Isaac Newton, Karl Marx und Sigmund Freud haben es zu seiner geistigen Blüte gebracht. Sie formten das wissenschaftliche Weltbild. Der Direktor der englischen Münze, Isaac Newton, zeichnete für die Wissenschaft der unbelebten Natur, der Jurist Karl Marx für die Wissenschaft der Gesellschaft und der Arzt Sigmund Freud für die Wissenschaft vom Menschen. Und das alles ohne Gott, das heißt ohne Wahrheit. Die Erfindung des Antisemitismus als Jahwes Tarnkappe. Der Jude Martin Buber hat uns einen versteckten Hinweis gegeben. Zitat. Das kritische Werk der Juden in den letzten 100 Jahren hat, statt durch Zerschmetterung der Götzen Raum für Gott zu schaffen, ihm selber alle Städte auf Erden zu entziehen unternommen. Statt Völker zu lehren, vom Dienste der Fiktion zum Dienste der Wahrheit überzugehen, hat es dazu beigetragen, dass sie den Gedanken der Wahrheit selber zu einer unerlaubten Fiktion gestempelt haben. Dass das analytisch-kritische Werk des jüdischen Gedankens diese Wendung genommen hat, ist nicht beiläufig. Marx und Freud sind weit mehr, als sie ahnten, vom herrschenden geistigen Status des modernen Judentums abhängig gewesen, dass das faktische Sein des Absoluten nicht mehr zu fassen, geschweige denn das Paradox einer absoluten Person sich zu vergegenwärtigen vermag. Zitat Ende. Martin Buber, Werke, 2. Band, Schriften zur Bibel, Kösel Verlag, München, 1964, Seite 1082. Nun kann sich kein Volk ohne seine Gründungsmythen als solches erfassen und sich behaupten. Die mosaischen Veranstaltungen zur Formung des Volkes der Juden waren für die Modernisierung der Judenheit aus noch zu erörternden Gründen nicht geeignet. Der einzige für die Erneuerung des jüdischen Selbstverständnisses brauchbare Bestandteil der Tora war der abrahamitische Rassismus. Der Same Sem als solcher wurde fortan als die geheimnisvolle Quelle der jüdischen Überlegenheit und Machtentfaltung anerkannt. Das war dann aber zugleich die gewollte Verführung der Goyim, alle Schlechtigkeiten, die sich an Juden zeigten, auf die Gene und nicht auf den Judengeist zurückzuführen. Satan hatte sich eine Tarnkappe übergezogen. Die jüdische Orthodoxie wurde in ihrer expliziten Gestalt auf einen verhältnismäßig kleinen Rest reduziert. Die Maximen des Mosaismus, Talmudismus, aber wirken untergründig in der Judenheit fort. Ihr Säkularismus ist nur Fassade. Der wache Instinkt eines furchtsamen Volkes ahnt voraus, dass ihm massenhaft das zustoßen kann, was sich gegenwärtig in Gilad Atzmon regt, der seinen Stamm wieder bei seinen mosaischen Hörnern packt. Vor dieser Gefahr versucht sich der Judengeist zu schützen, indem er in sich die offenbare Religion, den Jahwe-Kult, exiliert und als Schild gegen Angriffe einen rein biologischen Gründungsmythos inszeniert, den Semitismus, der nie als solcher genannt wird, sondern nur sein Schatten, der Antisemitismus. Dieser Vorwurf gegen die Goyim wird aber nicht wirklich zur Verteidigung eingesetzt. Er ist die fürchterlichste Angriffswaffe der Judenheit. Atzmon entziffert ihre Bedeutung. Zitat: Ein Antisemit ist jemand, den die Juden hassen. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 80. Und wen die Juden hassen, das bestimmt ihr Bereicherungs- und Bemächtigungstrieb, der sich im Alltagsleben in einer unendlichen Vielfalt von jüdischen Interessen äußert. Wer sich diesen entgegenstellt oder auch nur hinderlich ist, der ist ein Antisemit. Der Antisemitismusvorwurf ist also die Keule, die unseren Widerstand gegen die Verknechtung durch die Judenheit niederschlägt. Es ist der bisher glanzvollste Sieg der Judenheit über die nichtjüdische Menschheit, die völkerumspannenden Abwehrbewegungen gegen das Judentum vom Judengeist, Jewish Mindset, abgelenkt und auf den semitischen Genpool, also etwas Äußeres, ausgerichtet zu haben. Man kommt nicht so leicht auf den Gedanken, die biologische Erbsubstanz dem Geist als solchem zuzurechnen. Darunter stellt man sich glibberige Materie vor. Wer fragt dann noch nach dem Geist, der im Juden wirkt? Den Sozial- und Humanwissenschaften ist das hier benannte Verhältnis des Geistes von innen und außen kein Begriff. Sie erklären beispielsweise durch vermeintliche Analogie den Menschen aus dem Affen, wie sie denn den Menschen als vom Affen abstammend deklarieren. Der Jude bzw. die Judenheit wird, wo die Judenheit machtlos ist, als schiere Vorhandenheit Dasein ohne ein Woher, Wozu und Wohin wahrgenommen und bekämpft, zuweilen wie lästige Insekten bekämpft werden, in Klammern Pogrom. So erst wird das Bild der Gaskammer im Altarraum der Holocaustkirche und das Verlangen der Judenheit, davor niederzuknien, plausibel. Diese neue Weltreligion ist undenkbar, wenn der Gedanke des Judentums, wie ihn der Jude Martin Buber ausgesprochen hat, nämlich als reinen Gedanken von den nichtjüdischen Völkern erfasst sein wird. Dabei muss man sich die logische, bei Hegel zu erlernende, Konsequenz vergegenwärtigen, dass die Negation sich in unendlicher Vielfalt reales Dasein gibt, also die jüdische Existenz in ihrer Negativität das Böse bzw. Satan genannt, allgegenwärtig den Nichtjuden in unendlich vielfältiger Gestalt entgegentritt. Bedarf es dafür eines Zeugen, dann mag dafür einer der zu seiner Zeit mächtigsten Juden angenommen werden. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, zur Zeit Königin Victorias, wurde das britische Empire von einem Juden geführt, der schon Jahre vor seinem Amtsantritt als Premierminister dieses Ereignis vorausgesagt hatte. Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Er bezeugt in seinem Roman Endymion die führende Rolle der Judenheit. Zitat: Die Semiten üben heute einen sehr großen Einfluss auf alle Geschäfte der Welt aus, und zwar durch ihren kleinsten, aber originellsten Zweig, die Juden. Es gibt keine Rasse, die so viel Zähigkeit und so viel Organisationstalent besitzt. Diese Begabung hat ihnen eine vorher nie dagewesene Herrschaft über das Eigentum und unbegrenzten Kredit gesichert. In dem Maße, wie ein Nichtjude im Leben prosperiert und er Geschäftserfahrung macht, in demselben Maße werden ihm die Juden entgegenarbeiten. Seit langer Zeit haben sie sich in unsere, also Englands, geheime Diplomatie hineingestohlen und sich derselben fast ganz bemächtigt. In einem Vierteljahrhundert werden sie öffentlich ihren Anteil an der Regierung ordern. Nun, dieses ist eine Rasse, Menschen und Korporationen, deren Handlungen durch eine geheime Organisation geleitet werden. Eine Rasse, mit welcher ein Staatsmann rechnen muss. Sprache und Religion machen keine Rasse. Blut, das Blut allein macht die Rasse. Zitat Ende. Auch er ist ein Vertreter der absichtlichen Irreführung der Goyim durch die rassistische Fehldeutung der jüdischen Existenz. Mit der Wortfalle Antisemitismus, die die Frage nach dem Wesen des Judaismus dem Bewusstsein fernhält, ist der antijüdische Widerstand absolut gelähmt, bis auf den heutigen Tag. Diesen Sieg verdankt die Judenheit ihrem Stammesgenossen Wilhelm Marr als dem Erfinder dieses Ausdrucks. Der aber konnte damit nur erfolgreich sein, weil der Kampf gegen das Judentum von Anfang an sich materialistisch, damit jüdisch, orientierte, den Mammonismus aufs Korn nahm und dabei den Mosaismus als die Triebfeder übersah. So konnte die Judenheit nicht wirklich als das realweltliche Dasein Satans erkannt werden. Aber nur diese Erkenntnis vermag gegen die Herrschaft des Judentums etwas auszurichten. In der Einführung zum Handbuch der Judenfrage wird diese Fehlorientierung, unbewusst, wie folgt verdeutlicht. Zitat: Der letzte, aber in Deutschland entscheidende Kampf gegen das Judentum setzte ein, mit Richard Wagners Schrift »Das Judentum in der Musik« von 1869. Schon im folgenden Jahr erschien »Die Juden und der deutsche Staat«. Der Verfasser nannte sich H. Naut. Doch darf angenommen werden, dass ein enger Mitarbeiter Bismarcks hinter der bedeutsamen Schrift stand. Später wurde als Verfasser ein Gutsbesitzer Heinrich Nordmann angenommen. Dieses ist aber nicht eingetreten. Jedoch war die Wirkung des Buches nicht so, wie der oder die Verfasser sie sich gedacht hatten. Theodor Fritsch wies einmal darauf hin, dass selbst die damals mächtige konservative Partei sich nicht dieser in warmen, staatstreuem und christlichem Tone gehaltenen Schrift angenommen hätte. Mehr Erfolg hatte Otto Glagau mit einem 1876 in der Gartenlaube veröffentlichten Aufsatz. Er wies hier noch, dass die ungeheuren Börsenmanöver in Anfang der 70er Jahre das deutsche Volk um mehrere Milliarden bestohlen hätten. Von diesem Aufsatz her beginnt der Kampf gegen das Judentum, schärfere Formen anzunehmen. Nach der Schrift des Judenstämmlings Wilhelm Marr, Der Sieg des Judentums über Germanentum, aus 1878, wurde die deutsche Öffentlichkeit aufmerksam. Es traten nun auch antijüdische Redner auf, die das Volk immer in Bewegung zu erhalten versuchten. Offenbar war aber jener für die letzte politische Auseinandersetzung notwendige Reifezustand noch nicht erreicht, so dass die antijüdische Bewegung zwar eine gewisse Blüte erreichte, nicht aber entwicklungsgeschichtlich bedingte Erfolge zeitigen konnte. Es wäre aber falsch, den großen Wert jener Zeit zu übersehen, denn die notwendige Auseinandersetzung, vor allem die tiefgründige Erkenntnis, die in unserer Zeit durch den Nationalsozialismus zum Erfolg führte, findet in jenen Jahren gewissermaßen den ersten Saatgrund. Zitat Ende. Das ist wohl das bündigste Zeugnis für die Tatsache, dass auch die Nationalsozialisten das Wesen der jüdischen Frage nicht begriffen hatten. Daran sind sie zugrunde gegangen. Sie haben das Judentum an der falschen Stelle, als Rasse und Geldjuden, angegriffen, dort nur zum Äußersten gereizt, aber nicht tödlich treffen können. Angesichts des sich vor unseren Augen abspielenden Zusammenbruchs des jüdisch dominierten privaten Kreditgeldschöpfungssystems besteht die akute Gefahr, dass die materialistische, also gleich jüdische, Orientierung der Abwehr gegen das Judentum aufgefrischt und so den jüdischen Kleptokraten in die Hände gearbeitet wird. Gilad Atzmon tritt dieser Gefahr nicht eindeutig entgegen. Er bleibt hier auf halbem Wege stehen. Er dringt gedanklich nicht wirklich ein in den metaphysischen Mechanismus des Judentums, weil der Begriff des Mindset in der deutschen Übersetzung von Atzmons Buch Geistige Haltung bei ihm ein Caput Mortuum, also etwas Wertloses, bleibt. Er ist noch weit davon entfernt, vom Innenleben des Geistes angehaucht zu sein. So endet er konsequenterweise im jüdischen Kosmopolitismus. Er hat seinen Lehrer Otto Weininger nicht wirklich verstanden. Das liegt wohl daran, dass Weininger sich selbst nicht verstanden hat. Dieser Mangel war es, der ihn in den Selbstmord trieb. Wir lassen uns von den Juden immer noch an der Nase herumführen, indem wir gedankenlos das Unwort Antisemitismus als Moment des sprachlichen Umgangs dulden, statt es als jüdischen Giftpfeil kenntlich zu machen und gnadenlos auszumerzen. Es sind zwei ganz verschiedene Dinge, ob man sich gegen jüdische Anklagen mit einem Dementi »Ich bin kein Antisemit« verteidigt oder den Antisemitismus-Wortbetrug auffliegen lässt, indem wir die Frage nach dem Grund der völkerfressenden Abwehr des Judentums stellen. Nicht Adolf Hitler, sondern der Zionist Bernard Lazare, der Ende des 19. Jahrhunderts in Paris wirkte, brachte den entscheidenden Gesichtspunkt für die Behandlung der Judenfrage in die Diskussion ein. Er schreibt, Zitat, »Wenn die Feindschaft und die Abneigung gegen den Juden nur in einem Lande und in einer bestimmten Zeit bestanden hätte, wäre es leicht, die Ursache dieser Wut zu ergründen. Aber im Gegenteil, diese Rasse ist seit jeher das Ziel des Hasses aller Völker gewesen, in deren Mitte sie lebte. Da die Feinde der Juden den verschiedensten Rassen angehörten, die in weit voneinander entfernten Gebieten wohnten, verschiedene Gesetzgebungen hatten, von entgegengesetzten Grundsätzen beherrscht waren, weder dieselben Sitten noch dieselben Gebräuche hatten und von unähnlichem Geiste beseelt waren, so müssen die allgemeinen Ursachen des Antisemitismus immer in Israel selbst bestanden haben und nicht bei denen, die es bekämpfen. Zitat Ende. Bedenkt man die semantischen Implikationen des Wortes Antisemitismus, so wird einem klar, dass wir mit dem Dementi in der biologistischen Falle landen. Wir offenbaren mit dieser Reaktion, dass man nicht richtig im Kopf ist. Wie und für wen kann die Biologie eines Menschen, sein Genpool, der Grund für seine Ausgrenzung sein? Empfinden wir doch sogar für unsere Haustiere so etwas Ähnliches wie Liebe. Warum merken wir nicht, dass das Wort Antisemitismus uns allein schon von der Wahrheit wegführt, indem es uns die Frage nach dem Wesen des Judentums verleidet und wir deshalb nie auf die wahrhafte Antwort stoßen, die uns und zugleich die Judenheit frei macht. Wir sind geistig zu schwach, um die Worte Jesu Christi in uns wirken zu lassen. Zitat: Ihr, damit sind gemeint die geistlichen Führer der Juden, seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Zitat Ende. Johannes 8,44. Vor der Gründung der Holocaustkirche waren die Ablenkungs- und Täuschungsmanöver des modernen Judentums zur Burleske verkommen. Ausgerechnet Satan hatte sich darauf verlegt, sich als Erfinder der wahren Menschlichkeit zu feiern. Jüdische Religion und Tradition wurden als Quellgrund der Menschenrechtsidee ausgegeben. Die Gestalt des Messias, der da kommen sollte, wurde durch den Begriff des jüdischen Messianismus abgelöst. Der Initiator dieses Unternehmens war der Jude Moses Hess, der von Arnold Ruge als Kommunistenrabbi bezeichnete Mentor von Karl Marx und Friedrich Engels. Hess nannte in einem Brief an einen Freund Karl Marx seinen, Zitat, »Abgott, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird«, Zitat Ende. Der russische Revolutionär Bakunin berichtete, Zitat, dass Hess auf ihn wie auf die wissenschaftliche Entwicklung von Marx einen bedeutenden Einfluss gehabt habe. Zitat Ende. Fußnote: Friedrich Engels war ein linker Journalist, Schriftsteller und roter Revolutionär. Als wohlhabender Unternehmer finanzierte er den Lebensunterhalt des Privatgelehrten Karl Marx. Nach dessen Tod gab Engels den dritten Band des marxischen Hauptwerks Das Kapital aus dem Nachlass heraus. Moses Mordechai Levy war ein jüdischer Unternehmer, politischer Theoretiker und Journalist sowie Gegner der bürgerlichen Gesellschaft und der Nationalökonomie, der unter seinem Taufnamen Karl Heinrich Marx bekannt wurde. Er strebte eine Analyse des, seiner Bezeichnung nach, Kapitalismus an und gilt als einflussreichster Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Seine Theorien waren die Grundlage für die am Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen blutigen Revolutionen und kommunistischen Systeme. Er war ein aschkenasischer Kryptojude, der sich im Sinne der jüdischen Mimikrie mit einem weniger auffälligen Namen tarnte. Moses Hess war ein jüdischer Pseudophilosoph und Schriftsteller, ein Mitbegründer des deutschen und europäischen Sozialismus, Frühsozialismus, und später ein Vorreiter des sozialistischen Flügels des Zionismus. Ende der Fußnote. Moses Hess und Karl Marx. An dieser Stelle ist ein kurzer Blick auf Moses Hess zu werfen, weil dieser für einen geistigen Bruchpunkt steht, an dem der jüdische Geist als Messianismus den organischen deutschen Geist überwucherte und in den marxistisch-leninistischen Konstruktivismus einmündete. Die von diesem Bruch bestimmte realgeschichtliche Entwicklung hat als bolschewistisches Experiment mit 80 Millionen gewaltsam beendeten Menschenleben ihren grausigen Niederschlag gefunden. Der Schlüssel zum Verständnis ist Marxens 11. Feuerbach-These, die in Stein gemeißelt heute die Eingangshalle zur Humboldt-Universität in Berlin schmückt. Zitat: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Zitat Ende. Diese verhängnisvolle These geht auf Moses Hess zurück. Theodor Herzl, der Gründervater des politischen Zionismus, würdigte ihn nach der Lektüre seines Werkes »Rom und Jerusalem« in einer Tagebucheintragung vom 2. Mai 1901 mit den Worten, Zitat, »war von ihm entzückt und erhoben. Welch ein hoher, edler Geist! Alles, was wir versuchten, steht schon bei ihm. Lästig nur das Hegelianische seiner Terminologie, herrlich das Spinozistisch-Jüdische und Nation. Seit Spinoza hat das Judentum keinen größeren Geist hervorgebracht als diesen vergessenen, verblassten Moses Hess. Zitat Ende. Zum Inhalt der Gedankenwelt Herzls aus der Feder des Juden Rudolf Schei, Zitat: In der Qual der Wanderjahre hatte er sich, einem faustischen Drange folgend, zu einem Gedankensystem durchgerungen, das ihm die Frage klären sollte, mit der er sein ganzes Leben hindurch rang, die Frage nach dem Sinn der Menschheitsgeschichte. Die Lösung, die er fand, legte er in einem Büchlein nieder, das 1837 erschien, mit dem bezeichnenden Titel »Die heilige Geschichte der Menschheit«. Hess' Meister sind Spinoza und Hegel, die Basis des Gedankengebäudes ist aber das Judentum. Zitat Ende. Wie es damals üblich war, schmückte er sich mit der hegelschen Philosophie, die er mit dem Judentum zu vermischen suchte. Zitat: In der Gestalt des Moses Hess formten sich nach langen inneren Kämpfen sozialistischer Wille und jüdisches Artbewusstsein zu einer synthetischen Einheit. Zu der Erkenntnis nämlich, dass das jüdische Volk im Reifeprozess der Menschheit eine ganz bestimmte Rolle spiele, dass es in der Menschheitsgeschichte eine Mission zu erfüllen habe. Das Judentum hat die Aufgabe, den Entwicklungsgedanken in der Welt zu verbreiten, die Hoffnung auf den Geschichtssabbat, auf die Messiaszeit, die Zeit des Friedens, der selbstbeschränkten Freiheit, die Aufhebung der Willkür und Unsittlichkeit zu wecken, und die Widerstände gegen dieses letzte Ziel der Menschheit zu bekämpfen. Zitat Ende. Hier stehen wir an der Wiege der totalitären Utopie des Kommunismus, die allerdings ein gehöriges Stück Kant vom ewigen Frieden in sich aufgenommen hat. Diese visionären Ziele des Kommunismus sind so hehr, dass es gerechtfertigt erscheint, Millionen von Menschen umzubringen, wenn man es fertigbringt, diese als Widerständler gegen das letzte Ziel der Menschheit abzustempeln. Eine Kunst, die Stalin auf die Spitze getrieben hat. Der Geschichtssabbat, der ewige Friede, die unangefochtene Freiheit, die Abwesenheit von Willkür und Unsittlichkeit sind allesamt Undenkbarkeiten und plausible Wortschönheiten nur für den jüdischen Verstand. Den Juden, die diese Wortschönheiten in ihr Propaganda-Arsenal übernommen haben, hier an erster Stelle Moses Hess und Karl Marx, war durchaus bewusst, dass sie damit auf dummen Fang, das heißt auf Täuschung aus sind. Ernst Nolte hat erst kürzlich in Erinnerung gebracht, wie Adolf Hitler in seinem politischen Testament die Utopisten beurteilte, Zitat: Die Universalisten, Idealisten und Utopisten zielen ins Nichts. Sie versprechen ein unerreichbares Paradies und betrügen damit die Welt. Sie arbeiten insgesamt an der Unterjochung des Menschengeschlechts. Zitat Ende. Moses Hess hat sich überführt mit seiner Schrift Die europäische Triarchie von 1841, einer frühen Fassung der Pan-Europa-Idee, später von dem Sowjetjuden Leo Braunstein alias Trotzki als Kernelement der Vierten Internationalen übernommen. Karl Marx hat sich diesbezüglich in seinem Essay zur Judenfrage belastet. Der spätere Bruch mit Moses Hess ist wohl darauf zurückzuführen, dass Marx die jüdisch-religiöse Einfärbung der kommunistischen Heilsverheißung für einen strategischen Fehler hielt. Sein welthistorischer Erfolg scheint seine Einschätzung zu bestätigen. Die Einzelheiten dieser Kontroverse können hier nicht ausgebreitet werden. Hätte Moses Hess doch nur den Entwicklungsgedanken begriffen. Die Erkenntnis, dass alles, was ist, nicht bleibt, wie oder was es ist, sondern sich verändert, von Heraklit ausgesprochen, sich entwickelt, was ist es, was sich entwickelt? Dieser Gedanke ist das Herzstück der Hegelschen Philosophie. Hess und in seinem Gefolge Karl Marx haben nichts davon begriffen. Sie haben es nur dazu gebracht, mit Hegels Hilfe den heraklitischen Gedanken der Veränderung als solchen zu fassen. Entwicklung ist mehr als nur Veränderung. Die triebhafte Verwirklichung eines inneren Zwecks. Dieser Zweck ist die Freiheit. Zitat: Diesen Zweck haben wir von Anfang an festgestellt. Es ist der Geist, und zwar nach seinem Wesen, dem Begriff der Freiheit. Dies ist der Grundgegenstand und darum auch das leitende Prinzip der Entwicklung, das, wodurch diese ihren Sinn und ihre Bedeutung erhält. Zitat Ende. Hegel, Werke 12, Seite 76. Hegel zeigt in der Phänomenologie des Geistes und genauer noch in der Wissenschaft der Logik das Subjekt, dieses ist Leben und damit notwendig Entwicklung, das sich entwickelt. Dieses ist nicht mehr ein jenseitiger Gott, sondern der Gott in uns. Hegel zeigt es als Denken im Denken selbst, mithin in der absoluten Innensicht, die zugleich absolute Freiheit ist. Bei Moses Hess erscheint das Subjekt nicht als Denken im Denken, sondern als der jenseitige Jahwe in der Verhüllung der jüdischen Prophetie. Das Eigentumsvolk Jahwes sei von Anfang an berufen, die Welt zu erobern. Zitat: Das Judentum ist am Ende als das Grundprinzip der geschichtlichen Bewegung aufzufassen. Juden müssen da sein, als Stachel im Leibe der westlichen Menschheit, von Anfang dazu bestimmt, ihr den Typus der Bewegung aufzudrücken. Zitat Ende. Aus Rudolf Schey, Juden in der deutschen Politik. Rudolf Schey deutete diese Schrift des Moses Hess, Zitat: Er rang mit dem Problem der Berechtigung des jüdischen Sonderdaseins. Er kam noch zu keiner Lösung. Er geriet in Widersprüche. Mit dieser Schrift hat Hess den sozialrevolutionären Gedanken nach Deutschland gebracht, hat ihm die deutsch-philosophische Verkleidung gegeben, ihn wissenschaftlich zu begründen versucht. Mit dieser Schrift ist Hess der Vater des Sozialismus geworden. Zitat Ende. Karl Marx war es, der den Judaismus konsequent säkularisierte um dem Mosaismus noch ein untergründiges Dasein zu sichern. Sein Gott ist die Materie. Dass das menschliche Bewusstsein die höchste Form der Organisation der Materie sei und das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme, ist sein Glaubensbekenntnis. Der hanebüchene Unsinn ist hier mit Händen greifbar. Ist gesellschaftliches Sein ohne menschliches Bewusstsein denkbar? Ist menschliches Bewusstsein nicht Sein und ist dieses ohne Gesellung, Sprache, denkbar? Ist aber Bewusstsein gleich Sein und Gesellschaft gleich Bewusstsein, dann steht gesellschaftliches Sein auf beiden Seiten der Bestimmungsgleichung. Der Theorieversuch endet sogleich in einer Tautologie, genauer in einem Zirkelschluss. Diese Ungereimtheit war zwar von Anfang an ein Stachel im Fleisch meines Geistleibes, doch ich traute mich nicht, ihn herauszureißen. Ich erlebte die Macht des Consensus Gentium als Beglaubigung der Wahrheit, nach Hugo Grotius. Eine halbe Welt hielt den Marxismus für die menschheitsbefreiende Wissenschaft, die Wahrheit der revolutionären Tat. Der Ausbruch aus diesem Missverständnis gelang mir erst nach näherer Berührung mit Hegel, der das Vertrauen ins eigene Denken so weit stärkte, dass ich in diesem die Einwände gegen Karl Marx überhaupt erst als solche zuließ. Soll ich glauben, dass Karl Marx als Philosoph ein Dummkopf war? Soll ich glauben, dass er über das Paradoxon des Hühnereis nicht hinaus war? Viel eher glaube ich, nach allem, was ich bisher über Juden in Erfahrung gebracht habe, dass er sich über die Gojem lustig macht, mit den Allüren eines Rüpels. Man lese zur Illustration Die heilige Familie, ein Gemeinschaftswerk von Marx und Engels. Als Analytiker des praktischen Juden, des Kapitals, schult Marx den Verstand. Die von ihm begründete Gesellschaftswissenschaft, Diamat und Histomat, also dialektischer Materialismus und historischer Materialismus, ist aber, solange der deutsche Geist noch Herr im eigenen Hause war, zu Recht von der Universität ferngehalten worden. Erst die Bajonette der Feinde des Deutschen Reiches verschafften ihr, im Westen als Sozialwissenschaft verkleidet, Einlass in die Gelehrtenrepublik, die keine mehr war. Niklas Luhmann hat gegen sie den entscheidenden Einwand formuliert. Marxens Hauptwerk, das Kapital, indessen hat hermeneutischen Wert, der vom wissenschaftlichen Wert wohl zu unterscheiden ist, den hat es definitiv nicht. Zerknirscht gestehe ich, mich jahrelang mit Leidenschaft nicht nur dem Studium, sondern auch der Praxis dieser Ideologie hingegeben zu haben. Inzwischen aber weiß ich, wozu das gut war. Ich bin durch mannigfaltige Verirrungen existenziell in die Bearbeitung der in mein Personsein reflektierten zeitgeschichtlichen Geistesströmungen gebannt. Die Not, mich verstehen zu müssen, setzt mich an den Versuch, Fragestellungen wieder bewusst zu machen, die vielleicht ein Beitrag sind, Antworten, die die Geschichte schon gegeben, aber im Kampf dem Bewusstsein verschattet hat, in zeitgemäßer Gestalt wiederzufinden.